Ja, jetzt kann sich der Shanghai Tower damit rühmen, der ganz in der Nähe steht. Man kann ihn sogar sehen, wenn man Leute, hier ist. Das ist doch sowas von egal. Wieso denn? Können wir das Sightseeing auf später verschieben, wenn wir all die Probleme hinter uns haben, falls es überhaupt jemals so weit kommt? Ja, Peter hat recht. Also, wir müssen auf diese Aussichtsplattform. Und dann, wie gehen wir vor? Ich habe mir schon einen genauen Plan zurechtgelegt. Zuko, erkennst du die Leute deiner Mutter? Bestimmt nicht alle, aber den einen oder anderen sicher. Die Chancen stehen nicht schlecht. Prima. Also werden wir einen von ihnen ansprechen und so tun, als wollten wir Drogen kaufen. Danach.